der heiligen Klamm. Ehrfurchtvoll betast ich deinen Stamm. Keinen großen hast du schon gesehen. Wenn der größte kommt, wirst du noch stehen. Bild und Buch nicht schildern deine Kron. Alle Äste hast verloren schon. Bis zum letzten Paar das beste Zeit. Blätter freudig in die Lüfte steigt. Bleib in der, die du alles weißt. Teil uns Gedicht mit von deinem Geist. Sendet werden deinen Seherblick. Könige Deutschlands und der Weltgeschick. Fremden Völkern droht dein Sohn als Knecht. Tut und lässt, was ihren Sklaven recht. Grausam hat zerrissen feines Hand. Deines Blutes einer Strafe wand. Wie im Sturm ein steuerloses Schiff. Preis gegeben einem jeden Riff. Schwand herum der Herrscher ein Tag scharm. Macht die Bürger immer noch reizarm. Lernt sich finden, doch die Kriege nicht. Und der Bruder gegen Bruder ficht. Mit der Sens und Schaufel sich bewährt. Weg verloren ging es Wind und Schwert. Fremden Völkern droht ein Sohn als Knecht. Tut und lässt, was ihren Sklaven recht. Grausam hat zerrissen feines Hand. Deines Blutes einer Strafe wand. Wie im Sturm ein steuerloses Schiff. Preis gegeben einem jeden Riff. Schwand herum der Herrscher ein Tag scharm. Macht die Bürger immer noch reizarm. Alle Störer er zu Paaren treibt. Deutschen Reiches deutsches Recht erschreibt. Und war fremdlich unwillkommener Gast. Wie die Flur, die du gepflügt nicht hast. Dieses kündet deutsche Mann und Kind. Leidend mit dem Land, die Eite lind. Dass der Hochmut macht das Maß nicht voll. Der Gerechte nicht zweifeln soll. Fremden Völkern droht ein Sohn als Knecht. Tut und lässt, was ihre Sklaven recht. Grausam hat zerrissen feines Hand.